Haben Sie einen spassigen Druck in den Ohren? Sehen Sie als hellblaue Müsli im Traum? Haben Sie schon sämtliche Nerven verloren? Fallen die Hörli wie Blätter vom Baum? Haben Sie ein Knacksen im Knie, wenn Sie laufen? Oder ein Surren im Hirn vom Lärm? Gehen Sie den Blick auch im Keimen kaufen? Spüren Sie einmal einen Stich in den Darm? Sind Sie vom täglichen Krampf auf den Wecken? Verzichten Sie bitte aufs Penicillin. Denn Sie werden im Lauf von heute oben entdecken. Lachen ist die beste Medizin. Machen Sie mit, haha, lachen Sie mit, haha. Und lassen Sie sich von uns vertrauensvoll behandeln. Machen Sie mit, haha, lachen Sie mit, haha. Haben Sie keine Angst, wir schneiden Ihnen keine Mandeln. Wir werden heute beben unter die Lupe nehmen. Und Ihnen hier und da ein bisschen spritzige. Und ohne Pille, Salbe und Tablette. Die allerschlimmste Sorge falte Blätter. Heute oben sollen sie vergnügt und fröhlich sein. Drum laden wir sie jetzt in unsere Praxis ein. Sie müssen nicht warten, denn sie kommen sofort da und können gute Laune bei uns erst nur gratis haben. Drum machen Sie mit, haha, lachen Sie mit, haha. Verziehen Sie wegen meines Maul bis zu den Ohren. Machen Sie mit, haha, lachen Sie mit, haha. Sie werden sehen, Sie fühlen sich wie neugeboren. Und alle Ärger, alle Sorgen sind verblieben. Ein fröhlich Lachen ist die beste Therapie. Und wir als Doktor in der weißen Kittel verschrieben Ihnen nur das eine Mittel. Gehen Sie ganz gussig raus in der nächsten Stund, denn wer sich krank kann lachen, lacht sich zugleich zund. Drum vorhang auf, wir fühlen mit Spielen an. Ha, wo sind doch die halben Böllerli? Muss ich wieder bestellen? Ja, da ist Garage Bölsterli in Mumpf. Könnte ich den Herrn Meier sprechen, bitte? Ja, Bölsterli in Mumpf. Merci. Da ist Garage Bölsterli in Mumpf. Herr Meier? Aha, merci. Ja, da ist Garage Bölsterli in Mumpf. Ist der Herr Meier dort? Ah, nicht selber. Wann kommt er? Lie? Aha, so. Könnten Sie ihm vielleicht etwas ausrichten? Also, hören Sie, der Fall ist folgender. Ja, Garage Bölsterli in Mumpf. Ganz einfach, Mumpf, Mumm und Pff. Also, das ist so. BP hat noch einmal einen Versuch, einen Test gemacht mit der Viskostatik. Da sind drei Röhrli gewesen und im ersten ist ein dickes Sommeröl gewesen, im zweiten ein dünnes Winteröl und im dritten eben das Viskostatik. Und dann sind in diesen drei Röhrli noch drei Bälleli gsi und... Aha! Der Herr Meier kommt gerade rein. Also, merci. Grüezi, Herr Meier. Da ist Garage Bälleli. Bölsterli in Mumpf. Es handelt sich um die Viskostatik. Mumpf! Ja, gerade wie man sagt. Es handelt sich eben um den Viskostatik-Test. Es sind doch drei so dünne Röhrli gsi. Und im ersten ist ein dickes Bölsterli, ein Bölleli, nein, ein Sommerbölleli gewesen. Im zweiten ein dünnes. Nein, umgekehrt. Im ersten ist ein dünnes Winter. Warten Sie. Es sind doch drei so Böllerli gsi. Und im ersten Bölsterli ist es Mümpfeli gsi. Ein Röhrli. Sie wissen doch, Herr Winter. Herr Sommer. Nein, Herr Meier. Ja, das erste ist langsam abgekehrt im Sommer. Nein, nicht der Meier ist dick gsi. Der Mumpf ist dick gsi. Er ist abgekehrt. Was? Was, da kommen Sie nicht nach? Ja, wissen Sie, ich bin da auch nicht richtig nachgekommen bei dem Viskostatikfest. Test. Ja, ein alter Hut. Entweder hat Pepe das Öl viel zu dick in das Pölsterli da, oder das Röhrli hat den Mumpf im Sommer bekommen. Und überhaupt das Wahrscheinlichste ist, dass Pepe das ganze Jahr das Öl am Hut hat. Und ich soll jetzt den Meier ausfressen. Ausgerechnet ich, der Garagist Pölleli vom Mümpferli. Pölsterli vom Mumpf. Ja, ganz einfach, wie man sagt, Mumpf. Mumpf und